Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Unter strahlend blauem Himmel verbringen die meist friedfertigen Bewohner des kleinen gallischen Dorfes einen ihrer ganz normalen, ruhigen Tage. Weißt du eigentlich, was dir jetzt meine Fische sagen? Ja, ich weiß. Aber lass sie ihr Maul halten. Die haben Mundgeruch. Während der kleinen Auseinandersetzung der Dorfbewohner eilen Asterix und Obelix ins Dorf. Und sie haben interessante Neuigkeiten. Oh, Majestix, unser Chef, bei den Römern sind Truppenbewegungen im Gange. Ja, hier kommen haufenweise knusperfrische Römer an. Eigentlich eine gute Nachricht. Unsere Dörfler langweilen sich. Ein bisschen Bewegung würde ihnen guttun. Schaut sofort nach, was die Römer machen. Das lassen sich Asterix und Obelix natürlich nicht zweimal sagen. Allerdings erwartet sie auf dem Weg zu den Römerlagern eine kleine Überraschung. Die sind schon drollig, die Römer. Wir freuen uns, wenn sie zu uns kommen. Und sie sind sauer, wenn sie zu uns kommen. Psst, da kommt er. Los, verstecken. Asterix und Obelix trauen kaum ihren Augen und ihren Ohren. Durch den Wald zieht tatsächlich eine gut gelaunte Truppe Römer. Das Mahl in Gallien. Die freuen sich, Scheins. Und du ärgerst dich darüber, Scheins. Ehrlich, die Römer und ich, wir werden wohl niemals einer Meinung sein. Komm, wir sagen unserem Häuptling Bescheid. Sie freuen sich? Seid ihr sicher? Ja, Chef, sie sangen. Zwar falsch, aber sie sangen. Gute Laune bei den Römern ist ein schlechtes Zeichen für uns. Vielleicht haben sie eine Geheimwaffe erfunden. Ach was, wir haben auch eine Geheimwaffe. Den Zaubertrank, o Druide. Ja, und du trinkst jetzt sofort welchen. Denn du sollst nachschauen, was in den Römerlagern vor sich geht. Ich weiß. Ich bin in die Geheimwaffe gefallen, als ich noch ein Bübchen war. Ich singe, alles in Latein. Ich kann ja nur ein Römer sein. Im Römerlager Laudanum herrscht fröhliche Stimmung. Ich gehe mal ein bisschen allein in den Wald. Ave, Kameraden. Ave, pass aber auf, dass du nicht in schlechte Gesellschaft gerätst. Ein Römer, der sich allein in den Wald wagt? Asterix und Obelix können kaum glauben, was sie da gerade sehen. Nicht zu fassen. Ja, ich glaube jetzt, dass die immer mehr spinnen, die Römer. Los hinterher, den fragen wir mal. Hey, du! Ah, Gallier! Überlass das mal mir, Asterix. Antwortest du bald? Willst du bald antworten? Hör auf, Obelix, lass ihn los. Wie soll er denn antworten können, wenn wir ihn noch gar nichts gefragt haben? Ach so, stimmt ja. Wie schön, dass ich wieder hier bin. Schön findest du das? Was wollt ihr eigentlich genau wissen? Ich will nur ganz genau wissen, warum ihr euch so freut, hier zu sein. Wir kommen gerade von einem Feldzug gegen die Belgier zurück und sind froh, dass wir nicht mehr bei denen sind. Julius Caesar hat recht mit seiner Behauptung, dass von allen gallischen Stämmen die Belgier am tapfersten sind. Kurz gesagt, wir sind zur Erholung hier. Zur Erholung? Die Römer sollen sich bei uns erholen? Und der Legionär hat gesagt, gegen das, was die Belgier ihnen angetan haben, waren die Hiebe von Obelix eine wahre Wonne. Kein Grund zur Aufregung. Ich finde es geradezu schmeichelhaft, dass die Römer sich hier erholen möchten. Schmeichelhaft? Dann ist es bald so weit, dass die Leute in den Ferien nach Aremorica kommen wegen des Reizklimas, des schönen Hinterlands und des gesunden Essens. Unser Dorf wird zum Ferienparadies erklärt und der findet das schmeichelhaft. Und dafür haben wir bei Gergovia den Kopf hingehalten? Und das Allerschlimmste hat Majestix noch gar nicht erfahren. Julius Caesar hat gesagt, dass von allen gallischen Stämmen die Belgier am tapfersten sind. So, das hat Caesar gesagt? Ha! Weißt du, was ich von Caesar halte? Ich berufe eine Versammlung ein. Und zwar Standepede. Das Wort des Häuptlings ist Gesetz. Und so dauert es nicht lang, bis sich die wichtigsten Männer des Dorfes an einem großen Tisch zusammensetzen. Ja, da bin ich mal gespannt, was es zu bereden gibt. Ich habe euch zusammengerufen, weil mir schon die Ohren dröhnen von dem Geschwätz über die Belgier, die Caesar so tapfer findet. Wie bitte? Und ich dachte, wir wären hier, um Wildschweine zu essen. Aber Obelix, wir sind doch erst am Anfang einer neuen Geschichte. Es ist noch viel zu früh fürs Festessen. Außerdem sitzt unser Barde mit am Tisch. Ja! Ruhe, ihr beiden Komiker! Ich schlage vor, wir gehen zu den Belgiern, um festzustellen, was an ihnen so besonders ist. Und dann wollen wir denen und dem Caesar mal zeigen, dass wir selbstverständlich die Allertapfersten sind. Was haltet ihr davon? Das finde ich albern. Richtig. Denn wenn die Belgier tapfer sind, dann ist es recht für sie und schlecht für Caesar. Wir sollten uns lieber um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich teile sowieso immer die Meinung unseres Druiden. Alles geritzt. Das Abenteuer ist vorbei. Fesselt unseren Barden und bringt Wildschwein auf den Tisch. Na schön. Wenn das so ist, dann gehe ich eben allein zu den Belgiern. Ich werde euch allen beweisen, dass ich der tapferste Gallierstamm bin. Asterix. Ich glaube, es wäre gut, wenn er ihm nachgingt, du und Obelix. Womöglich geht sonst die Geschichte böse aus. Wutentbrannt packt Majestix seine 7 Sachen und macht sich auf den Weg. Asterix, Obelix und Idefix gehen ihm nach. Majestix ist darüber nicht sehr erfreut. Wer hat euch gesagt, dass ihr mir folgen sollt? Geht ins Dorf zurück. Das ist ein Befehl. Nein, mein Herr. Der Druide hat gesagt, wenn wir dich nicht begleiten, könnte die Geschichte böse enden. Und eine Geschichte, die böse endet, ist am Ende eine Geschichte ohne Wildschwein. Und ich will am Ende Wildschwein. Also, geh ruhig allein, wenn du willst, aber wir laufen hinter dir her. Wildschweine. Leute wie ihr denken immer nur ans Essen. Von Asterix weiß ich es nicht, aber von mir. Also auf zu den Belgiern und zurück. Ich habe Hunger. Schon bald ist die belgisch-gallische Grenze erreicht. Sie wird bewacht von 2 römischen Legionären. Einer steht auf der belgischen Seite der Grenzlinie und ist ziemlich übel zugerichtet. Sein Kamerad auf der gallischen Seite hingegen erfreut sich bester Gesundheit. Kein Wunder, dass der Legionär auf der belgischen Seite darüber wenig erfreut ist. Du Drückeberger! Ich kann nichts für die Zufälle der Stationierung. Na, von wegen Zufall, mein Lieber. Dein Onkel ist ja schließlich Senator in Rom. Nein, nein, mein Herr. Als Legionäre sitzen wir alle im gleichen Boot. Und du entschuldigst dich auf der Stelle. Quatsch, nicht so geschwollen. Tu lieber was. Da kommt Kundschaft. Die Kundschaft besteht aus Majestix und seinem Gefolge Asterix und Obelix. Halt! Kein Durchgang! Und warum, wenn ich fragen darf? Weil in Belgien Krieg herrscht. Der Grenzübergang ist geschlossen. Nein, er ist nicht geschlossen. Oh, ich bitte dich, meine Entschuldigung anzunehmen, Kamerad. Es stimmt, bei der Legion sind wir alle gleich. Nachdem unsere Gallier die Grenzformalitäten hinter sich gebracht haben, setzen sie ihren Weg ins belgische Flachland fort. Allerdings ist die Stimmung nicht gerade zum Besten. Majestix ist noch immer beleidigt. Majestix, jetzt sind wir bei den Belgiern. Da könntest du doch aufhören zu grollen. Weißt du, was wir machen, Obelix? Wir grollen jetzt einfach auch. Du, der kann ja noch lachen. Ich hatte schon Bedenken. Es ist das erste Mal, seit wir das Dorf verlassen haben. Dabei hat er nicht mal gelacht, als ich in Samarobriva die Kneipe zertrümmert habe. Und als sie wollten, dass wir für den römischen Schnellweg Straßenzoll entrichten. Ich glaube, dass es noch Jahrhunderte dauern wird, bis diese Idee wieder aufgegriffen wird. Hört auf damit. Das ist schon viel. Ich muss zugeben, dass es alles andere als langweilig ist, mit euch zu verreisen. Hallo? Wenn wir euch inkommodieren, dann teilt es uns gleich mit. Unbemerkt hat sich unseren Galliern eine Gruppe Belgier genähert. Ihr Anführer beäugt die Fremdlinge kritisch. Sag mal, gibt es da was zu lachen oder nicht? Wir kommen von Aremorica. Ich habe bei Gergovia mitgekämpft und... Kelteken? Ja, Söhneken, diesen Akzent kannte ich doch. Und ihr? Seid ihr Belgier? Naja, weißt du, es ist kein Kunststück, ausgerechnet hier welche anzutreffen. Ihr habt wohl gerade Krieg, oder? Nach Wochen und Wochen der Sklaverei haben wir uns entschlossen, das nicht mehr zu tolerieren. Gut. Ich gehe jetzt. Wir haben vor dem Abendessen noch ein Röberlager zu erledigen. Dürfen wir euch begleiten? Ihr wollt mitkommen? Warum? Wollt ihr was dazulernen? Wieso denn lernen? Wir haben es nicht nötig, von jemandem noch was zu lernen. Ist ja gut, aber lauft uns nicht im Weg herum. Bleibt mit deinen Manneken hinter der Linie, wo es ungefährlich ist, ja? Majestix, Asterix und Obelix folgen den Belgiern zum nächsten Römerlager. Du nervt mich. Der Herablassen, der mit uns umgeht. Da ist es. Ein kleiner Vorposten. Lass uns ihre Strategie auskundschaften. Die Belgier gehen in Kampfposition und erstürmen das Lager. Aufwärts! Ja! Ja! Nicht schlecht, die Strategie, wie? Ja, Anfänger! Schon möglich, aber wirkungsvoll. Seht euch das an. Die Belgier legen das Römerlager in Schutt und Asche. Und das innerhalb kürzester Zeit. Zufrieden kehren sie zurück. Na, wie war das? Diesmal haben wir sie wundervoll geärgert. Wir haben die ganze Garnison dort weitersuchen lassen, damit sie es ihren Kameraden erzählen. Das demoralisiert sie gewiss gewaltig, oder nicht? Zugegeben, nicht ganz schlecht. Nicht ganz schlecht? Das unterstehst du dich zu Sachen wie, du und deine Blödmänneken, könnt ihr das etwa besser? Kein Grund zur Aufregung. Sagen wir mal, es war ein kleiner, doch gut geführter Angriff. Wir können sowas allerdings viel besser. Wie bitte? Wenn du meinst, ihr könnt das besser, dann will ich das sehen. Habt ihr noch ein kleines Römerlager übrig? Nach jede Menge. Wir können euch sofort eins anbieten. Das ist aber ein gastfreundliches Land. Einen kurzen Marsch später erreichen unsere Gallier zusammen mit den Belgiern das nächste Römerlager. Bitte sehr. Wie wär's mit diesem? Sehr groß ist es nicht gerade. Habt ihr nicht was Passenderes? Na, das ist alles, was wir hier jetzt auf Lager haben. Spaß beiseite. Du brauchst dich nicht so aufzuplustern, wenn du Luft ablassen willst. Luft ablassen? Genau das! Sucht euch einen Platz! Das Spektakel geht gleich los. Kommt, Kinder. Jetzt ziehen wir eine Show ab. Drei Männer und ein kleiner Hund im Anmarsch. Halt, was ist euer Begehr? Reinkommen. Ich fühle mich wie zu Hause. Es sind die gleichen Typen wie bei uns. Schon kurz darauf ist der Kampf vorbei. Ich glaube, das wär's gewesen. Schon? Wir haben doch gerade erst angefangen. Kommt, Kinder. Jetzt wollen wir sehen, was unsere Belgier für Gesichter machen. Nun, ihr Belgier, was sagt ihr dazu? Ach ja, ganz amüsant. Wie bitte? Es ist alles kaputt. Na, mach nicht so ein Tamtam. Schön, es ist alles kaputt, aber ihr habt es ja auch leicht gehabt. Es ist ja alles nur aus Holz und Leinwand. Holz und Leinwand? Zeigt mir ein Lager aus Stein und ihr werdet sehen, was wir daraus machen. Na, ihr Keltiken, im Reden seid ihr gewiss Weltmeister, wat? So was von böswillig ist mir noch nicht untergekommen. Ach, wat? Ich will dich ja nur auf die Palme bringen. Du hast uns mit deinem Männchen ganz schön zum Lachen gebracht. Gestatten, ich bin Stellatrix, der Nervier. Ich führe diese Kampftruppe mit Egmontix, dem Menapier. Angenehm, ich bin Majestix, der Gallier. Asterix. Ich bin Obelix und der heißt Idefix. Es ist gleich Mittag. Kommt mit in unser Dorf zum Abendessen. Ihr esst aber früh zu Abend. Um welche Zeit esst ihr denn dann zu Mittag? Morgens, gleich nach dem Aufstehen, Alterchen. Also, abgemacht? Ihr kommt mit? Wir wollen euch auf gar keinen Fall stören. Oi, dat Kelteken ist noch von der alten Kralischen Schule. Aber ich sag euch's gleich. Es gibt nichts Besonderes. Wir sind ja hier nicht in Lutetia. Durch die außerordentlich flache Landschaft Belgiens marschieren die Gallier zusammen mit ihren neuen Freunden zum Dorf der Belgier, das auf erstaunlicher Weise jenem der Gallier ähnelt. Rowan, wir haben Besuch. Räumt auf, Wiener das Kupfer, putzt bis die Fetzen fliegen. Wenn wir auch noch genau die gleiche Sprache hätten, könnte man fast denken, man wäre bei uns zu Hause. Mal wieder typisch Stellatrix. Bringst Besuch mit, ohne was vorher zu sagen. Und ich hab nichts zu essen da. Das ist Kantine, meine Frau. Aber Kantineken, Rippküsschen. Und du, was du kannst. Du wirst doch was für uns haben. Nun ja, ich hätte ein paar Wildschweine, etwas Leberpastete und Cervisia. Ihr könnt euch ein paar Brote streichen. Es ist halt nicht viel. Nicht viel? Das Essen, das die Frauen des Dorfes herbeigezaubert haben, ist für gallische Verhältnisse ein Festessen. Auf dem Tisch stehen Wildschweine, gebratene Hühner, Würste, Schinken, Brot und Kuchen. Und natürlich Cervisia. Aber obwohl der Tisch überquillt vor Essen, scheint es einigen nicht genug zu sein. Denn wenn's ums Essen geht, verstehen die Belgier keinen Spaß. Hände weg, Egmontix. Das ist ein Happen für den Chef. Und das bin ich. Ich weiß ganz gut, dass das ein Leckerbissen für den Chef ist. Und wir sind beide Chef. Soll ich dir die Figur polieren, du menapisches Fossil? Und du, Nervia, willst du eine Mordsbeule von mir? Nicht streiten. Es ist genug Wildschweinzunge für alle da. Jetzt mal ohne Spaßeken. Um was geht es euch eigentlich bei uns? Das Ganze beruht auf einer blöden Bemerkung von Julius Cäsar. eines seiner Spaßeken, wie ihr sagt. Ein Spaßeken? Was für ein Spaßeken? Also, er hat gesagt, von allen gallischen Stämmen seien die Belgier am tapfersten. Lächerlich. Wieso lächerlich? Weil wir genauso tapfer sind wie ihr, wenn nicht noch mehr. Julius Cäsar macht keine Spaßeken und wir sind die Allertapfersten. Julius Cäsar ist der größte Spaßekenmacher der Welt. Und wir sind die Allertapfersten. Du willst mich doch wohl nicht für blöd verkaufen, oder? Immer mit der Ruhe. Lasst uns vernünftig sein. Wir sind alle am tapfersten und damit basta. Wenn ihr am tapfersten seid, dann beweist das gefälligst. Das wollte ich gerade vorschlagen. Probieren wir es in einem Wettkampf aus. Ein Wettkampf? Und wer soll Schiedsrichter sein? Julius Cäsar. Wer denn sonst? Hinsetzen. Es gibt Abendkost. Was die einen für eine gute Idee halten, verursacht anderen eine schlaflose Nacht. Mir passt der ganze Wettkampf nicht, Obelix. Das kann böse enden. Ach was, mir gefallen Land und Leute. Komm, wir schlafen jetzt. Ich möchte nämlich nicht zu spät zum Mittagessen kommen. Gute Nacht, Asterixeken. Gute Nacht, Idioteken. Nachdem sich Belgier und Gallier mit einem ausgiebigen Mittagessen zum Frühstück gestärkt haben, werden die Details des Wettkampfs besprochen. Auf dieser Karte seht ihr die Römerlache aus der Umgebung. Ich schlage vor, dass ihr die im Norden angreift und wir uns die im Süden vornehmen. Dann sehen wir genau, wer die meisten verwüstet hat. Cäsar wird die Punkte zählen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass die Römer auch feststellen können, wer es jeweils gewesen ist. Korrekterweise mache ich euch darauf aufmerksam, dass wir über einen Zaubertrank verfügen. Wenn ihr was davon wollt. Wir benötigen dein Gesöff nicht. Unser Bier reicht völlig. Ich mache euch ein paar Pausenbrote, denn leerer Bauch kämpft nicht, Herrn. Und so ereignet sich wenig später in einem Römerlager nördlich des belgischen Dorfes eine vertraute Szene. Drei Mann und ein Hund im Anmarsch! Schließt die Tore! Zu spät! Wie gewöhnlich dauert es nicht lange, bis der ungleiche Kampf entschieden ist. Die sind nicht besonders stabil. Das geht viel zu schnell. Wenn das so weitergeht, beantragen wir Nachschub aus Rom. Aber dann bessere Qualität. Richtig, jetzt auf zum nächsten Lager. Moment mal, wir müssen erst noch sagen, wer über sie hergefallen ist. Sonst verliert Cäsar die Übersicht. Hey, wir sind Gallier. Gallier aus dem keltischen Teil Galliens. Entzückend. In einem Römerlager südlich des belgischen Dorfes bereitet man sich unterdessen auf mögliche Angriffe durch Einheimische vor. Uns wurde berichtet, dass eine große belgische Einheit in unsere Richtung kommt. Wir müssen uns darauf einrichten, sie zurückzuwerfen. Bringt Öl zum Sieden, wir schütten es dann von den Palisaden runter. Das wird ihr Mütchen kühlen. Zu Befehl, o Centurio! Allerdings erweisen sich die Belgier als ziemlich flink. Noch bevor das Öl auf die Palisaden gebracht werden kann... Hey, St. Louis Blues, Sie kommen! Was macht das Öl? Es brodelt schon! Hier brodelt's auch schon! Was ist denn das für eine Fritüre? Ich wollte den Römer fragen, was er darin frittiert. Aber bei der Gelegenheit ist er umgefallen wie ein Sack Kartoffeln. Kartoffeln? Kartoffeln? Frittiert? Kartoffelsfrittes? Das muss ich unbedingt mit Kantine bereden. Die sehen ganz schön dumm aus, die Römer. Ach ja, ich in dem Wettkampf muss ich dem Römer noch was flüstern. Hey, ich bin ein Belgier. Ihr habt getan, was ihr konntet. In einem Römerlager nördlich des Dorfes der Belgier kommen unterdessen schwere Kampfgeräte zum Einsatz. Drei Mann nähern sich dem Lager? Macht sie mit einem Wurf vom Onager dem Erdboden gleich. Beim Jupiter! Das wird sie mundtot machen! Die Römer bringen ihre Wurfmaschine in Position und feuern einen riesigen Steinbrocken auf die Gallier vor dem Tor des Lagers. Allerdings haben sie nicht mit den Kräften von Obelix gerechnet. Er fängt den Steinbrocken und schleudert ihn einfach wieder zurück, Richtung Römerlager. Viel zu doll. Du hast ja über das römische Lager hinausgeworfen. Ach, macht nichts. Die erledigen wir von Hand. Wo immer gekämpft wird, werden auch Unbeteiligte zu Opfern. Der Steinbrocken, den Obelix zu weit geworfen hat, fliegt bis zur Küste. Dort trifft er ein vollkommen neutrales Piratenschiff, das ganz unschuldig übers Meer gleitet. Die ersetzen mir mein Schiff! Die haben überhaupt kein Recht, mein Schiff zu versenken! Der seltsame Wettkampf dauert an. Gallier und Belgier versuchen, durch möglichst viele Siege Gewinner zu werden und verbreiten Angst und Schrecken in den umliegenden Römerlagern. Wir wollten euch nur noch darauf aufmerksam machen, dass wir keltische Gallier sind. Habt ihr nie gelernt, euch auf eine feinere Art vorzustellen? Und du sagst dem Cäsar ganz bestimmt, dass wir Belgier sind? Er wird glücklich sein, dies zu erfahren. Wir sind neutrale. Und wir wüssten gerne, wer uns unser Schiff ersetzt. Ich weiß nicht, wer euch euer Schiff ersetzt. Lasst mich in Ruhe, ihr spinnt alle miteinander. Wir haben alle Lager zerstört, die uns zugewiesen wurden. Wir können zurückgehen. Oh ja, dann kommen wir gerade recht zu dem Essen eben, das sie hier um diese Zeit servieren. Ich bezweifle, dass die Belgier genauso gut waren wie wir Kinder. Auch ohne Cäsars Schiedsspruch werden sie zugeben müssen, dass wir am tapfersten sind. Doch als Majestix, Asterix und Obelix ins Dorf der Belgier zurückkehren, erwartet sie eine Überraschung. Wir kommen auch gerade zurück. Wir haben alle Römerlager auf unserer Seite kaputt gemacht. Ihr auch? Unentschieden. Alles nochmal von vorn. Ich glaube, nach so einem Tag wie heute wird Cäsar alarmiert. Wir bitten ihn um seine Stellungnahme und er wird für uns entscheiden. Ganz richtig. Und jetzt zu Tisch. Apropos, Liebsticken, hast du schon mal daran gedacht, Kartoffeln zu frittieren? Im belgischen Hauptquartier der Römer hat man unterdessen ganz andere Sorgen als das Frittieren von Kartoffeln. O Legat Wolfgang Amadeus, die Kampftätigkeit weitet sich aus. Mehrere Lager wurden zerstört. Und einige dieser Lager, nämlich genau die Hälfte, wurden von Galliern aus dem keltischen Gallien angegriffen. Von Galliern? Ist dir klar, was du da sagst, Tribun? Glasklar, O Legat. Sie haben sogar jedes Mal großen Wert darauf gelegt, zu hinterlassen, wer die Frevler waren. Und sind es viele Gallier? Alle Zenturionen der überfallenen Lager sind sich darin einig, dass es unzählige Gallier sind. Sie kamen mit wilden Hundebeuten und wurden von einer geheimnisvollen, neutralen Flotte unterstützt. Das ist ja furchtbar bedenklich. Ich breche noch zur Stunde auf, um Cäsar Bericht zu erstatten. Als Legat Wolfgang Amadeus Rom erreicht, ist Caesar gerade in einer Sitzung des Senats. Nicht nur Caesar, auch die anderen Senatoren sind äußerst interessiert, was er Eiliges zu berichten hat. Ave, die Lage in Belgien ist ernst. Die Kampftätigkeit weitet sich aus. Lager und Vorposten einer ganzen Region sind zerstört. Ha! Nettes Ergebnis von Caesars Feldzügen. Er ist nicht mal fähig, ein paar Barbaren auf Vordermann zu bringen. Die Belgier sind überhaupt keine Barbaren. Von allen Völkern Galliens sind sie am tapfersten. Aber wir werden sie am Ende doch besiegen. Schließlich haben wir auch das übrige Gallien besiegt, das unsere Herrschaft ohne Widerstand akzeptiert. Aber das ist es ja gerade, o Caesar. Es sind nicht allein die Belgier, sondern aus dem keltischen Gallien kommen ihnen ganze Horden zu Hilfe. Sogar von einer geheimnisvollen Flotte werden sie unterstützt. Das ist ein allgemeiner Aufstand! Ruhe! Diese Nachricht ist in der Tat besorgniserregend. Ich breche sofort, noch zur Stunde, nach Belgien auf. Ich werde gehen, sehen und siegen. Das wird auch Zeit, denn im Dorf der Belgier wird man langsam ungeduldig. Jetzt sitzen wir schon tagelang rum, ohne was zu tun. Von Caesar sieht und hört man nichts. Stellatrix und seine Leute machen sich über uns lustig und behaupten, von unseren Aktionen sei niemand beeindruckt worden. Wie wär's, wenn wir heimgingen? Jetzt ist gerade die beste Pilzzeit. Ich rede von Ruhm und der kommt mir mit Pilzen. Oi. Holt das Keltiken immer noch? Mir steht das nicht nach Späßen. Ist es denn unsere Schuld, wenn Caesar kein Wichtigeres zu tun hat, als sich um euch zu kümmern? Das beweist nur, dass er keine Ahnung vom Kriegswesen hat. Ein Mann, der sagt, dass wir die Tapfersten sind, ist ein Manneken, das was von Kriegswesen versteht. Verstanden zum Donnerwetter? Na gut, statt auf Banausen einzuhauen, die zur blöd sind, wahres Heldentum zu erkennen, sollten wir uns hauen. Dann sehen wir, wer am tapfersten ist. Für eine Idee von dir ist das eine gute Idee. Julius Caesar ist in Belgien angekommen. Ha, und ich dachte, Caesar hätte Besseres zu tun, als sich um uns zu kümmern. Du kannst ja nicht wissen, warum er gekommen ist. Aber jetzt bitten wir ihn, unseren Wettkampf als Schiedsrichter zu beurteilen. Obelix und ich gehen zu Caesar, wenn ihr einverstanden seid. Ist gut. Nach meinen Informationen haben die Römer ihr Hauptquartier etwa 17 Meilen von hier aufgeschlagen. Komm, Obelix, wir gehen zum Caesar. Aber ich habe mich doch gerade an den Tisch gesetzt. Es gibt gleich Essen. Genug getafelt. Es kann dir nur gut tun, dich ein wenig zu verausgaben. Schau mal, sogar Idefix ist dicker geworden. Dabei hat mir Wanderhof Knicks Deminatia extra ein Ratatouille zubereitet. Das ist eine belgische Spezialität mit Sahne drin. Also, Asterix, du schlägst Caesarken hier in der weiten Ebene ein Treffen vor. In Ordnung, abgemacht. Asterix und Obelix machen sich auf den Weg. Damit die Römer sie als Unterhändler erkennen, besorgen sie sich unterwegs noch eine weiße Fahne. Nun ja, eigentlich ist es Klöppelzeug, aber mehr ist im belgischen Niemandsland eben nicht zu bekommen. Die Späher des römischen Hauptquartiers entdecken unsere beiden Gallier schon von Weitem. Ave Caesar, da sind zwei Männer mit einer Parlamentärsfahnenimitation vor dem Lager. Gut, sieh nach. Wenn's wirklich Unterhändler sind, bring sie zu mir. Ich? Ja, du! Seit wann fürchtet sich ein Legionär? Ja, also was mich betrifft, vor 3 Monaten bin ich hier in Belgien angekommen und gehorche trotzdem deinem Befehl. Ich gehe. Ave Imperator! Die Todgeweihten grüßen dich. Ach, wie gern hätte ich doch vorher einmal an meine Frau geschrieben. Der Legionär nimmt all seinen Mut zusammen. Er geht zum Tor des Lagers und stellt sich Asterix und Obelix entgegen. Ha, ha, ha, halt! Er Felix, warum hast du das gemacht? Wir haben doch eine weiße Parlamentärsfahne. Ach was, die ist doch nicht richtig mit so vielen Löchern. Das ist noch lange kein Grund, ihn so zu verbeulen. Aufwachen, Legionär. Wir sind Unterhändler und wollen mit Cäsar sprechen. Entschuldige, dass wir aus alter Gewohnheit vorher geklopft haben. Kurze Zeit später stehen Asterix und Obelix im Zelt des großen Julius Cäsar. Ihr seid also Unterhändler? Seltsam. Ich habe das Gefühl, euch schon mal gesehen zu haben. Das war aber nicht hier in Belgien, wie? Genau, denn wir sind keine Belgier, sondern kommen aus dem keltischen Gallien. Also ist es doch wahr. Ganz Gallien macht einen Aufstand. Ganz Gallien? Nein, nur unser unbeugsames kleines Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Eure Häuptlinge haben sich unterworfen. Was hier geschieht, ist Verrat. Wo ist der Dicke aus eurer Bande? Den haben wir bei Freunden zurückgelassen. Ich bin nur dick angezogen. Sei's drum. Falls ihr gekommen seid, euch zu unterwerfen, könnte ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Nicht nötig. Nein, nein. Wir haben nur einen Wettkampf veranstaltet und wollen dich als Schiedsrichter anrufen. Wettkampf? Schiedsrichter? Also, das war so. Du hast einmal geäußert, die Belgier seien die tapfersten aller Gallier. Naja, das war wohl nur so dahingesagt, unüberlegt, aber es hat unseren Häuptling verdrossen. Deshalb haben wir in einem Wettkampf einige deiner Römer lediert, um herauszufinden, wer wirklich am tapfersten ist. Und um die ganze Sache abzuschließen, bitten wir dich zu kommen und zu sagen, dass wir alle gleich tapfer sind. Dann können wir wieder heimgehen. Treffpunkt, lass mich mal an die Karte. Treffpunkt ist hier, ja? Ein Jupiter! Gallia! Wen glaubst du, hast du vor dir? Ich komme zu dem Treffen mit meinen Legionen. Ich zermalme euch. Ich reibe euch auf. Ich murkse euch ab. Ich massakriere euch. Dann werdet ihr wissen, wer der tapferste von allen ist. Cäsar. Kein anderer als Cäsar. Aber nein, der Schiedsrichter darf bei einem Wettkampf nicht mitmachen. Das wäre zu einfach. Raus hier! Poh, schlechter Verlierer. Da ist noch mal jemand, der dich sprechen will, O Cäsar. Es ist wohl jetzt nicht der richtige Augenblick. Doch, doch. Heute habe ich Sprechstunde. Soll reinkommen. Das Zelt des großen Feldherrn betritt der Piratenkapitän. Er hat eine Planke seines untergegangenen Schiffes dabei und hält sie Cäsar unter die Nase. Weißt du, was das ist? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen. Also gut, das ist mein Restschiff. Ich bin ein ehrbarer, neutraler Pirat und... Ach, rutsch mir doch den Buckel runter! Boah. Man hat mir schon in Rom gesagt, dass Cäsars Zitate auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Inzwischen sind Asterix und Obelix ins Dorf der Belgier zurückgekehrt und haben von dem unerfreulichen Gespräch mit Julius Cäsar berichtet. Also, er will Krieg. Kann er haben, Söhneken. Wir gehen zum Treffen. Wir auch. Nein, das ist unsere Angelegenheit. Aber was ist mit dem Wettkampf? Das ist kein Spiel mehr, Söhneken. Das ist der Krieg. Gut, gut, wir wollen uns nicht aufdrängen. Schließlich sind wir sensibel. Währenddessen bereitet man sich im Hauptquartier der Römer auf die große Entscheidungsschlacht vor. Legat Wolfgang Amadeus. Wenn die Schlacht im Gange ist, fällst du dem Feind mit deinen Kohorten in den Rücken. Zu Befehl, O Cäsar! Ich mach mich auf den Weg in meine Ausgangsstellung! Claudius Hibiscus! Dir vertraue ich die Legionäre meiner Leibgarde an. Sie soll nur im Notfall eingreifen. Wir eröffnen die Schlacht mit Wurfmaschinen. Ich erflehe für unsere Waffen den Segen der Götter. Auch bei den Belgiern trifft man Vorbereitungen. Um die benachbarten Stämme zu alarmieren, sind Eilboten unterwegs. Im Wesentlichen konzentrieren sich die Vorbereitungen jedoch aufs Essen. Na, Katineke, hast du mal den Versuch gemacht, Kartoffeln zu frittieren? Nein, die Menapier wollten das letzte Essen vor der Schlacht zubereiten. Sie sagen, das sei bekömmlicher für sie. Ausgerechnet Waterzeug. Schlappes Essen in trauriger Terrine. Mit Julius Cäsar an der Spitze nähern sich die Legionäre schließlich in Reih und Glied dem vereinbarten Treffpunkt. Mit Stellatoix und Egmontix an der Spitze ziehen auch die Belgier in die gewaltige Schlacht. Was für Verpflegungen habt ihr im Waren? Brötchen und Bier. Auf der einen Seite des Schlachtfeldes herrscht Rom. Unsere Truppen haben sich in Schlachtordnung aufgestellt, O Cäsar. Die Wurfmaschinen sind ausgerichtet. Auf der anderen Seite herrscht belgischer Übermut. Was sind denn das für Kugeln? Während auf dem Schlachtfeld der Kampf zwischen Römern und Belgiern tobt, schmollt Majestix fernab des Schlachtfelds vor sich hin. Wir dürfen nicht mitmachen. Oh, natürlich, wir sind fremd hier und haben kein Recht, uns zu amüsieren. Die haben wohl was gegen Ausländer. Beruhige dich. Ich hab dir doch von Anfang an gesagt, dass das nicht unsere Sache ist. Versuch doch, sie zu verstehen. Was ich verstehe, ist nur mein unbändiger Wunsch, jemanden zu verhauen. Verstehen? Ha! Wenn ich nicht sofort einen erledige... Psst! Ich glaube, du kannst dich gleich abreagieren. Da kommen Römer! Siehst du, auf die Römer ist wenigstens Verlass. Das sind grundsolide Männer. Und noch dazu eine ganze Menge. Am besten, wir trinken gleich den Rest vom Zaubertrank. Die römische Kohorte, die sich unseren Galliern nähert, ist jene von Legat Wolfgang Amadeus. Eine Falle! Eine ganze Horde Belgier! Ach was, wir kommen aus dem keltischen Gallien. Und eine ganze Horde Hunde! Nicht alle Legionäre der Kohorte haben Lust, sich verprügeln zu lassen. Bevor es ihnen an den Kragen geht, fliehen sie lieber. Kommt zurück! Die sind mehr als die! Kommt doch endlich zurück beim Jupiter! Doch alles befehlen hilft nichts. Bald schon ist Wolfgang Amadeus ganz allein mit unseren keltischen Galliern. Oh, ich kenne dich doch. Ja, ihr seid Kelten. Ihr habt gehört, was Cäsar gesagt hat. Ihr habt kein Recht, euch an der Schlacht zu beteiligen. Apropos Schlacht, wieso bist du denn nicht dabei? Cäsar wollte, dass ich den Belgiern in den Rücken falle. Aber wenn ihr was dagegen habt, gehe ich nicht hin. Wir haben was dagegen. Also nichts wie hin. Wir sind doch gar nicht eingeladen. Ach, mach schon. Die brauchen bestimmt Verstärkung. Und ob die Belgier Verstärkung brauchen. Cäsar lässt eine Wurfmaschine nach der anderen abfeuern. Auf die Belgier prasselt ein fürchterlicher Steinhagel nieder. Weg hier! Wir verschanzen uns für eine Weile, bis der Hagel aufhört! Oh, schauriger Schock! Die Hoffnung der Helden täuschte Teutates. Abendwarts und heiß und wild der Krieg. Und Cäsar, seht, errang schon fast den Sieg. Er warf die Belgier in den Wald zurück. Ja, denen scheint versagt das Schlachtenglück. Der Feind zieht sich zurück. Sehr gut. Das ist ein weiterer Sieg für dich, O Cäsar. Noch nicht. Diese Barbaren sind rüderer Bauten. Die Verstärkung müsste längst da sein. Ich bin etwas unruhig. Lass die 10 Kohorten der Legion antreten. Im Wald treffen Majestix, Asterix und Obelix unterdessen auf die Belgier, die sich hierhin zurückgezogen haben, bis der Steinhagel aufhört. Was soll das? Was macht ihr denn hier? Oh, wenn ihr uns da nicht haben wollt, gehen wir lieber. Ihr seid möglicherweise am tapfersten. Wir jedenfalls sind am sensibelsten. Genug geschwafelt, nichts wie hin. Nichts wie hin! Die Kärntenknabeken haben recht. Los geht's! Ja! Ja! Ja! Belgische und keltische Gallier stürmen vereint auf das Schlachtfeld und bringen Cäsars Legion mit ihrer unkonventionellen Kampftechnik in Bedrängnis. Die Römer merkten, dass es schlecht nun stund und riefen wie aus einem Mund: Jetzt reicht's uns! Aufhören! Ergebt euch! Die Garde stirbt, doch sie ergibt sich nicht! Oh, und ob die sich ergibt? Oh. Die spinnen, die Römer! Aber die Garde! Weißt du, was dir die Garde sagt? Ja, ich weiß es. Ja? Na, dann kehre ich wohl nach Rom zurück. Ich verlasse mich auf dich, dass um diese kleine Affäre kein Aufhebens gemacht wird. Zu Befehl! Ein Ross für Cäsar! Der Legionär entflieht gehetzt und ruft den anderen zu, entsetzt. Rette sich, wer kann! Rette sich, wer kann! Wir haben gewonnen! Alles rennet, rettet, flüchtet! Man versteckt uns den Weg! In der Tat. Majestix und Stellatorix haben mit Cäsar nämlich noch etwas zu klären. Wenn ihr mich töten wollt, Barbaren, warne ich euch. Cäsar wird euch sein erlauchtes Leben teuer verkaufen. Aber darum geht es uns doch gar nicht. Es geht doch um unsere Wette. Du hast uns bei der Arbeit gesehen. Und jetzt bitte dein Urteil. Sag ein für allemal, wer am tapfersten ist. Am tapfersten? Weiß ich nicht. Aber eins kann ich euch sagen. Ihr spinnt alle miteinander. Und jetzt kehre ich nach Rom zurück und möchte nicht mehr unterbrochen werden. Mit einem riesigen Abschiedsfest belgischer Art wird der gemeinsame Sieg über Cäsar gefeiert. Und als die Stunde des Abschieds naht, sind aus Belgiern und Galliern echte Freunde geworden. Auch im Dorf der Gallier wird gefeiert, als Majestix mit seinem Gefolge gesund und munter zurückkehrt. Und so ist der Ausgang des Abenteuers für Obelix höchst erfreulich, denn es gibt am Ende Wildschwein. Du hast uns also unser Bild von einem Chef wieder gut nach Hause gebracht, Asterix. Aber wie ist die Wette eigentlich ausgegangen? Naja, ich denke, irgendwie können wir uns gegenseitig das Wasser reichen, wir und die Belgier. Und? Das belgische Festchen? War's nett? Umwerfend. Und ein Essen gab es da.